Teil 3 Gesellschaft 22. Kapitel Jung, neugierig und migrantisch. Warum beginnt Fortschritt in den Städten? Symphonie der Großstädte. Wenn die Griechen der Antike zum Firmament blickten, sahen sie, wie die Sterne ihre immer gleichen Bahnen ziehen. Das griechische Wort Kosmos bedeutet nicht nur Weltall, sondern auch Schmuck und Ordnung. Für die Astronomen des Altertums war der Sternenhimmel mathematisch geordnet. Die Jahreszeiten und die Sonnenfinsternisse kehrten in berechenbaren Zyklen wieder. Natürlich durchbrachen besondere Ereignisse wie Kriege und Herrscherwechsel die Zeitläufte, doch im Prinzip blieb alles in den gewohnten Bahnen. Die moderne Idee des Fortschritts, der Verbesserung von Technologien und Lebensverhältnissen, war der griechischen Antike und den darauf folgenden Jahrhunderten weitgehend fremd. Heute ist nicht nur der technische Fortschritt schnell und andauernd, sondern auch der gesellschaftliche Fortschritt. Der Wandel der Maschinen, Werte und Stile geht von den Städten aus, die die Progressiven anziehen, da sie Orte der Offenheit sind. Wer einen hohen Wert bei diesem Persönlichkeitsmerkmal hat, ist neophil, neugierig und flexibel, will Vielfalt und Abwechslung, kann mit Mehrdeutigkeit und unscharfen Grenzen leben und legt Wert auf Kreativität, Selbstbestimmung und Individualismus.